NDR Kultur. Round Midnight. Als die Rockmusik in den 60ern groß wurde, da wusste der Jazz nicht mehr weiter. Weil die Trends nun woanders gesetzt wurden, weil die Fans nun woanders aufliefen und nicht zuletzt, weil die Dollars nun woanders gemacht wurden. Und das waren plötzlich unvorstellbare Haufen von Dollars. Die westliche Welt, sie hatte sich dramatisch weitergedreht und nun musste sich auch der Jazz drehen. Jazzrock war eine Befreiung, war eine mächtige Bewegung. Jazzrock war der Versuch, alte Gepflogenheiten mit der rebellischen Widerständigkeit der Rockmusik aufzuladen. Jazzrock, das waren bahnbrechende Alben und die schiere elektronisch verstärkte Wucht, die der Rock jener Tage zu entfesseln wusste. Jazzrock, das waren aber auch Gurus und esoterische Sinnsuche. Und am Ende, da war es dann oft nur noch sinnfreies Handwerk. In drei Sendungen erzählt Round Midnight eine kleine Geschichte des Jazzrock, bei der sich ganz viel um die Musik dreht, die vor genau 50 Jahren entstand. Galaxis und Größenwahn. 1973 war das große Jahr des Jazzrock. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Dorschel. Thank you. Miles Davis, das war ein Ausschnitt aus Bitches Brew aus dem Titelsong. Nur ein Ausschnitt, denn für mehr reicht die Länge dieser Sendung nicht. Das ganze Stück, es dauert 27 Minuten. Und sucht man heute den Anfang, die Geburtsstunde des Jazzrock, dann wird die ganz oft hier verortet, 1970 bei Bitches Brew. Miles Davis hatte die Türen ganz weit aufgemacht für den Sound der Zeit und auch für die Ästhetik der Zeit. Was Jimi Hendrix und Sly and the Family Stone da machten, dieser revolutionäre Mix aus Psychedelic und Funk, das hatte auch Miles Davis nun im Auge. Und alles war neu. Nicht nur die Musik, sondern auch ihre Präsentation. Miles Davis spielte Anfang der 60er mit John Coltrane und Mitte der 60er mit Wayne Shorter und Herbie Hancock immer radikalere Musik. Aber alle Beteiligten taten das im dunklen Anzug. Während rundherum die Hemden immer bunter wurden, die Hosen immer weiter und jemand wie Charles Lloyd schon 1966 den Anzug im Schrank ließ, als er in Monterey spielte. Sein hymnischer Jazz von Forest Flower, der hatte musikalisch gar nicht so viel vom Rock, aber Charles Lloyd inszenierte sich nun im Hippie-Look und seine Konzerte als Happening und nicht als Hochkulturschauspiel. Und noch mehr war nun neu, die Instrumente zum Beispiel. Bisher brauchten die allerwenigsten im Jazz eine Steckdose. Miles Davis änderte das erstmals 1968 auf Feel the Kilimanjaro, als Herbie Hancock und Chick Corea elektrische Pianos spielten. Bei In a Silent Way kam 1969 die E-Gitarre von John McLaughlin dazu. Und bei Bitches Brew, da war dann alles elektrisch verstärkt und eben auch Davis' Trompete. Und noch was war radikal neu, praktisch ein neues Instrument, und zwar das Studio. Auf die in wenigen Takes praktisch live aufgenommenen Blue Note-Produktionen eines Rudy Van Gelder folgte die revolutionäre Schnippelei eines Tio Massiero, der für Bitches Brew die Bänder über langer Sessions nahm und sie trennte, neu zusammensetzte und dabei oft erst die endgültige Version der Stücke erfunden hatte. Ich hatte freie Hand, so erinnerte sich Massiero nachher an die Arbeit am Bitches Brew. Ich konnte alles verschieben, ich konnte alle Effekte nachträglich hinzufügen, Delays und Überblendungen. Tja, und war das jetzt überhaupt noch Jazz? Miles Davis, der bat ausdrücklich darum, bei der Promotion dieses Wort zu vermeiden. Jazz war im Moment nicht mehr hip und der Trompeter, er wollte ja nun auf jeden Fall hip bleiben. A new direction in music. So säuselte man dann bei Columbia und bewarb das Album als Novel Without Words. Doch kurz zuvor entstand noch ein anderer Meilenstein des Jazzrock. Dass der junge britische Gitarrist John McLaughlin überhaupt zu Miles Davis kam, das hatte er dem Schlagzeuger Tony Williams zu verdanken, der ihn unter seine Fittiche genommen hatte. 1969, da gingen Williams und McLaughlin dann mit dem Organisten Larry Young ins Studio und sie drehten die Geschichte des Jazzrock eine ganz wesentliche Wendung weiter. Lifetime, so nannte sich das Trio, und Emergency hieß programmatisch das Debüt. Emergency, Ausnahmezustand, und so klang das auch. Das war plötzlich die rohe, raue Gewalt improvisierender Rockbands wie Cream. Es wurde komplett auf jeden Studio-Feinschliff verzichtet, was sich heute im Rückblick allerdings so ein bisschen rächt. Play It Loud, so stand auf dem zweiten Lifetime-Album. Hier ist Waschka, Tony Williams Lifetime und eine Komposition von Carla Bley. Miles Davis 1970 und Tony Williams Lifetime 1969. Das waren die ersten beiden Songs in dieser Sendung. Und das soll hier reichen zum Vorglühen. Zwei epochale Startschüsse für den Jazzrock. Doch sein Höhepunkt erreichte der 1973. Und in dem Jahr sind wir jetzt angekommen. Ganz viel hatten Jazzmusiker wie Larry Coryell von den Rockkollegen gelernt. Darunter auch die schiere Wucht des Sounds. I rock Jazz, so versprach Larry Coryell und setzte auf weit aufgedrehte Verstärker, verzerrte Instrumente, manipulierte Töne, all das, was noch wenige Jahre zuvor im Jazz undenkbar schien. The Free Spirits, so hieß schon Mitte der 60er sehr programmatisch eine Band von Coryell, und noch viel esoterischer The 11th House hieß dann 1973 eine neue Band. Das Debüt Introducing the 11th House, das schrieb Jazzrock-Geschichte. Mit dabei waren Randy Brecker und Coryells guter Freund und getreuer Schlagzeuger Alphonse Mouzon. Birdfingers hieß der Song, den wir da eben gehört haben. Und überhaupt die Esoterik. John McLaughlin hatte in London viel hinter sich gelassen, darunter auch seine Drogenprobleme. Und in New York, da war nun alles Licht. Es waren ja ganz generell damals die Jahre spiritueller Erleuchtung. Und daher auch der Moment, wo wir ein erstes Mal über Gurus reden müssen. In Stuart Nicholsons Buch Jazz Rock A History, da erinnert sich McLaughlin später, ich meditierte in New York mit vielen Lehrern, bis Larry Coryells Manager mit Sri Chinmoy ankam. Ich hatte sofort ein gutes Gefühl, er sagte mir so viele wichtige Dinge. Und mit John McLaughlin bekam der ganze Jazzrock diese leuchtende, himmlische Note. Mahavishnu Orchestra, so taufte der Gitarrist seine Band, die 1971 erstmals auf der Bühne stand, mit McLaughlin ganz in Weiß und mit doppelhalsiger Gitarre. Und die Fans, die waren begeistert von der schieren Rockenergie. Minutenlange Soli spielte McLaughlin. Seine Technik war aberwitzig und die Lautstärke brachial. Das war Jazz, aber visionär vermarktet und mit allen Zutaten, die anderswo gerade Hallen füllten. Der Jazz hatte seine erste richtige Rockband. The Inner Mounting Flame, so hieß das Debüt des Mahavishnu Orchestras 1973, da erschien dann Birds of Fire. Hier ist jetzt noch der Titelsong. In der Band spielten damals Jan Hammer an den Keyboards, Jerry Goodman an der Geige, Rick Laird am Bass und Billy Cobham am Schlagzeug. Und morgen, da dreht sich dann alles um dieses explosive Jahr 1973 hier in Round Midnight. Herbie Hancock, Chick Corea, Weather Report und auch Klaus Doldingers Passport. Mein Name ist Ralf Dorschel, tschüss und bis morgen. We'll be right back. NDR Kultur. Nachrichten.